neuer Podcast, neues Glück. So dachte ich mir, wenn ich diesen Podcast-Keller hier schon habe, der so schön eingerichtet ist, um Podcasts zu machen, dann kann ich auch nochmal einen neuen anfangen. Und zwar einen, den ich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Ich kaufe mir so viel Schrott zusammen, das ist kaum zu glauben. Das weiß ich auch selber. Ist eine Schwäche, aber macht auch Spaß. Und ich lese dann auch immer die Kommentare und gucke vorher natürlich auch, was lohnt sich, was nicht. Und ärgere mich immer ein bisschen, weil entweder sind das die Leute, die ja sich nur geärgert haben. Oder es sind Leute, wo man merkt, die loben was, ohne dass sie überhaupt wissen, was sie da tun. Also es ist immer, ich finde das mal sehr, sehr, sehr durchwachsen, diese ganzen Beurteilungen auf irgendwelchen Plattformen. Und tue mich da mal so ein bisschen schwer mit. Und habe gedacht, na gut, wenn ich mir so ein Mist schon alles kaufe, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der das macht. Also gehe ich mal bei und verpodcaste zumindest mal das, was ich selber kaufe. Da bin ich mir selbst noch nicht mal ganz sicher, wie ich das umsetze. Ob es jedes Mal einen Bericht und einen Podcast gibt oder ob es auch mal nur einen Bericht gibt oder mal nur einen Podcast. Video ist auch noch ein Gedanke. Das ist dann allerdings nicht hier auf der Plattform, sondern natürlich per Link auf YouTube. Muss ich mal sehen, wie sich das entwickelt, mal sehen, was die Hörer meinen, mal sehen, was mir selber am meisten Spaß macht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Das ist aber zumindest das Ziel des Podcasts. Alles, was ich mir so an Ramsch-Gadgets und ich weiß nicht, alles, was so eingekauft wird und was für andere interessant sein könnte, einfach mal drüber zu sprechen. Wie sind so die Erfahrungen damit? Wie findet man es? Kann man es brauchen? Findet man gut, schlecht? Was auch immer. Das ist das Ziel. Und viel mehr will ich da jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ich denke mal, das sagt eigentlich schon alles. Und endloses Schwafeln soll es ja auch nicht werden. Im Gegensatz zu manch anderen Podcasts, die ich mache, möchte ich hier eigentlich kurze Folgen machen. Kurz, knapp, knackig. Um was geht es? Was halte ich davon? Was hat's gebracht? Wie sind die Erfahrungen? Ende. Weiß ich nicht. Viertelstunde, halbe Stunde. Ich denke mal, das ist so der Rahmen, in dem das gehen wird. So, habe ich jetzt alles genannt? Ja, der Rest kommt nach und nach und wenn jemanden wirklich irgendwas Spezielles noch interessiert, einfach nachfragen, beantworte ich immer gerne. Oder vielleicht möchte ja auch jemand einer was vorstellen oder eine Anregung oder was auch immer. Dafür haben wir diesen schönen WordPress-Blog. Einer der Gründe, warum ich das auch angefangen habe, weil ich jetzt endlich mal eine vernünftige Grundlage für so eine Geschichte habe. Einfach kommentieren. Freue ich mich drüber. Das Beste, was mir passieren kann als Podcaster oder Blogger, wie immer man das nennen möchte. Und heute zum Einstieg habe ich mir mal rausgesucht, was habe ich so in letzter Zeit am besten gefunden mit. Und das war eine Brodethalterung. Wir haben uns ein neues Auto gekauft, ein Skoda Octavia. Und schon als Kind habe ich immer so ein bisschen den Traum gehabt, Fernsehen im Auto. Oder auch Video, aber Video war zu meiner Jugend noch nicht wirklich in irgendeiner Form vorhanden, dass man das hätte in einem Auto benutzen können. Von daher war das damals hinten dran, aber TV war immer so ein Wunsch damals. Damals war halt Fernsehen das Größte, es gab nur 3 Programme und im Auto war das fast undenkbar und da umso größer war der Anreiz natürlich, sowas möchte man im Auto haben. Als ich dann endlich ein Auto hatte, habe ich da auch so 1-2 Lösungen vor über 20 Jahren dann mal hinbekommen. Oh mein Gott, das sind ja schon bald 30 Jahre. Naja, man sieht, ich werde alt. Da war dann tatsächlich im ersten Auto war ein Schwarz-Weiß-Fernseher drin. Die gab es damals so in klein. Und da konnte man das Netzteil auch so umrüsten, dass es mit 12 Volt lief. War eine sehr spannende Geschichte. Der Empfang war unter aller Kanone und damals musste man die Sender noch so schön mit so einem Handdrehknopf einstellen. Ja, sagen wir mal, es war da was im Auto, was hell und dunkel flackerte. Viel mehr ergab sich daraus aber nicht wirklich. Später dann irgendwann gab es mal so ein Sony Mini-TV mit einem war das überhaupt schon TFT? Ich weiß gar nicht, wie die damals hießen, die Bildschirme. Mit so einem 3 Zoll, wenn überhaupt 3 Zoll, ich glaube 2,7 Zoll. Also so einem ganz, ganz kleinen Bildschirm, 4:3, fast wie ein Würfel. So dick war das Ding, wurde auch richtig mächtig warm beim Gucken. Aber es gab Fernsehen in Farbe und das Ding war im Auto betreibbar. Nicht, dass man ernsthaft was drauf sehen konnte, weil es so klein war, dass das natürlich ein Witz war, aber so ein bisschen, um auf die Kacke zu hauen, genau das Richtige. Naja, auf jeden Fall war das halt so ein Kindertraum. Schlief dann irgendwann ein, das war dann auch nicht mehr das Wichtigste, war auch zu der Zeit immer noch utopisch. Und als ich jetzt irgendwann so mit meinem Nexus 7 von Google hier, die erste Version habe ich davon, auf dem Sofa so lag und mir einen Videopodcast anschaute, da fiel mir das so wieder ein. Da habe ich gedacht, Mensch, ja klar, heute ist das alles einfacher, aber dieser Kindertraum ist ja doch nochmal, jetzt kannst du die erfüllen. Mit so einem Tablet, das wäre eigentlich eine geile Geschichte. Handy ist ein bisschen zu klein. Ein 10-Zoll-Tablet hatte ich vorher mal, ist mir fürs Auto, wäre mir das ein bisschen zu groß. Aber diesen 7-Zoll-Format, das wäre eine Idee. Und dann könnte man das ja auch noch als Navi nutzen, twittern, Facebook und ich weiß nicht was noch. Also da könnte man ja mal wirklich mit rumexperimentieren. Also, ja, wie umsetzen? Ich habe mir das alles mal angeguckt, was gibt es so an Zubehör, erst nichts Richtiges gefunden, weil so eine Frontscheibenhalterung, ja, das weiß ich nicht, ob das wirklich hält, da habe ich ja Angst, dass mir die Frontscheibe rausreißt. Naja, ganz so schlimm ist nicht, aber naja, weiß ich nicht, also ich halte die Dinger, die sind mir schon beim Handy ehrlich gesagt zu wackelig. Und beim Suchen so, Surfen im Internet, Google, Bing, wo es alles so gibt, siehe da, es soll einen Hersteller geben, der angeblich der Hersteller überhaupt für solche Halter ist. Brodit. Also, gesagt, getan, geschaut, geguckt und bei Amazon, siehe da, gibt es so einen Brodit-Halter. Da musste ich dann erstmal 3 Wochen warten. Der Octavia war ein neues Modell und das konnten sie noch nicht liefern. Dann kriegte ich schon die Halteplatte für das Tablet. Und als ich schon mit Amazon Rücksprache hielt, ob ich das alles zurückgeben kann, weil ja eben der eigentliche Halter nicht kam. Da kam dann auch der eigentliche Halter, nämlich der Clip. Der Clip für den Skoda. Der sah dann erstmal sehr unspektakulär aus. Was ein bisschen enttäuschend war, die lassen sich so einen Halter schon ganz gut bezahlen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und naja, dann stellt sich heraus, dass die Schrauben nicht dabei sind. Das ist immer so Sachen, wo ich denke, Mensch, vergrault euch eure Kunden nicht. Tut so ein paar für 1 Euro Schrauben dabei und dann ist das gut. Ja, finde ich schwierig. Aber gut, also gesurft, geguckt, Schrauben für dieses Teil. Gott sei Dank die Schrauben nicht gefunden, sondern gleich den so einen Zwischenclip. Also normalerweise nimmt man diesen Clip, befestigt den im Auto. Das funktioniert übrigens also unglaublich gut, da hatte ich echte Befürchtungen, aber das klickte man wirklich an 2 Stellen im Cockpit rein. Ich habe da auch ein Bild zu im Bericht, im Beitrag, da könnt ihr das nachgucken. Und das passte wie angegossen, ohne dass es schwer war, das reinzukriegen. Echt top. Also da kann ich Brodit echt nur loben. Und auf diese Platte würde jetzt normalerweise die Halterung geschraubt. So wird das eigentlich beschrieben. Jetzt kam ich bei der Suche nach den Schrauben aber auf noch so ein Zusatzteil. Das ist im Prinzip so ein Zwischenhalter, auch von Brodit, glaube ich sogar. Oder aus dem Zubehör, auf jeden Fall ein Zwischenhalter. Ist im Bericht zu sehen. Und dieser Zwischenhalter wird praktisch auf den Clip geschraubt. Und der eigentliche Halter mit dem Tablet wird dann auf dieses Zwischenstück gesteckt. So, dadurch kann ich den Halter praktisch wieder abmachen und einen anderen Halter raufstecken. Dadurch, dass man es nicht direkt verschraubt. Würde ich jedem empfehlen, weil sonst muss man ja jedes Mal, wenn man ein neues Gerät daran bauen will oder mal was anderes damit machen will, immer schrauben. Und das, glaube ich, tut weder dem Teil gut und nee, das nervt. In Plastikschrauben ist sowieso schon nicht schön. Also dieses Zwischenstück würde ich auf jeden Fall empfehlen. Gut, dann den Halter genommen, das erste Mal versucht, das Tablet da reinzustecken. Sagenhaft, also wirklich. Obwohl das schon, ja, Billigplastik ist es nicht, ein sehr stabiles, sehr gutes Plastik, aber es ist und bleibt natürlich Plastik. Aber dieses, also das fluppte da fast von alleine rein, das Tablet. Das war schon, das hat mich schon beeindruckt. Und ja, was soll ich sagen? Also perfekt, der Halt, das lief alles einfach gut zusammen. Auch das Rausnehmen des Tablets ist wirklich mit 2 Fingern oben an so einem Halterchen drücken. Dadurch gibt er ein bisschen nach und schon kann man es rausnehmen. Den Halter selber, der sitzt auf so einer Kugel sozusagen. Diese Kugel ist praktisch zwischen dem Halter und diesem Aufsteckteil. Und durch diese Kugel ist er halt beweglich und man kann das Tablet in jede Richtung drehen, damit man auch einen guten Blickwinkel hat. Und diese Kugel ist praktisch mit einer Schraube so ein bisschen gekontert und umso fester man die Schraube dreht, umso fester ist auch der Halt und umso weniger kann man es bewegen. Das kann man also genauso einstellen, wie man sich das vorstellt und das haben möchte. Ja, dann 1000 Worte. Ich habe Bilder in den Beitrag gepackt, dann könnt ihr euch angucken, wie das genau aussieht. Wie gesagt, der Hersteller heißt Brodit, ist wohl relativ bekannt, also mir war er vorher nicht bekannt, jetzt ja, den werde ich mir auch merken, denn ich finde ihn sehr gut. Also ich kriege von dem jetzt keine Prämie, leider. Aber mich hat einfach das Produkt überzeugt. Also ich habe jetzt tatsächlich, und auch davon habe ich ein Bild reingepackt, den Halter vorne im Auto. Das heißt, ich steige rein ins Auto, der Halter sitzt vorne an der Lüftung. Da steckt man das Tablet kurz rein. Das ist wirklich in 2 Sekunden erledigt. Dann habe ich noch ein Kabel für Line-Out aufs Autoradio. Und schon kann ich das Gerät benutzen. Natürlich nicht während der Fahrt. Also Fernsehgucken während der Fahrt, das wird wohl nicht lange gut gehen. Dann hat man sein Auto versiebt. Aber spätestens, wenn man anhält. Und es gibt ja auch genug Videopodcasts, wo man eigentlich auf das Video verzichten kann. Das heißt, dann lasse ich das Ding laufen, ohne hinzugucken. Weil es gibt so ein, zwei Talkshows, die ich aufnehme. Da nicht aufnehme, sondern per Videopodcast hole. Da ist mir das Video egal. Ist aber schwierig auf dem Handy zu realisieren, dann will er da auch wieder abspielen, ist der Akku schnell alle. Dafür ist dieses 7 Zoll Tablet einfach besser. Von daher, ganz am Rande, das Nexus 7 kann ich auch nur empfehlen, bin ich bombig zufrieden mit. Aber der Brodet-Halter vom allerfeinsten. Ich weiß natürlich nicht, wie es für das andere Autos ist, aber was ich im Internet gefunden habe, war alles positiv. Der Halter, der Clip, komplett, passt alles gut zusammen, hält fantastisch, macht auch haptisch einen guten Eindruck. Ja, mich freut es richtig, dass ich gleich mal mit einem positiven Produkt beginnen durfte. So in die Richtung soll dieser Podcast laufen. Wie gesagt, ich höre mir auch gerne Verbesserungsvorschläge an. Ich freue mich, wenn die Leute zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mich weiterempfehlt. Viele Hörer ist immer was Angenehmes. Und dann gucken wir mal, was ich mir als nächstes kaufe und worüber ich berichten kann. Vielen Dank erstmal, dass ihr die erste Folge schon mal verfolgt habt. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Danke euch. Ciao.